kennt. Und auch nie ein Kind von Traurigkeit. Traditionell für viele sicherlich ein veraltetes Modell. Man fing das an, man fing das mit dir an. Fragt man mich, weil man nicht anders kann. Ich sag klarer Fall, ja wohl von Anfang an. Klarer Fall, so bin ich nun mal. So bin ich nun mal geboren. So wurde ich nun mal erzogen. Und mich hat man nicht wie euch ein ganzes Leben lang nur belogen. Ich bin nun mal wie ich bin. Bin ein verdammter Hauptgewinn. Nicht für alle, nicht für jeden. Doch was soll's, ich leb mein Leben. Ich bin nun mal wie ich bin. War schon lang hier bei dem Sinn. Ich steh hier und steh bereit. Was du denkst, was Anna immer besser weiß. Ich halte nichts von dieser lächerlichen Faschisten-Unterwürfigkeit. Wir stehen ein für unser Recht und werden auch immer dafür stehen. Hab keinen Bock auf eure Märchen. Willkommen in unserem Leben. So bin ich nun mal geboren. So wurde ich nun mal erzogen. Und mich hat man nicht wie euch